Vater alle Zeit, dass er mich zog zum Lob deiner Herrlichkeit. Sein geliebter Sohn, Herr Jesus, bist du, ohne Sünd und Fehl und doch ohne Ruhe. Stumm ließ er dich zurück in Gethsemane, trinken den bitteren Kelch der Wälzende, mit Elend geschmückt und einer Dornenkrone, verachtet vom Menschen, siehe da mein Lohn. Trugst mein Gericht und meine Sünden Schuld, fern von Liebe, Trost und lieblicher Huld. Schmach und Schmerz brachen das reine Herz, ein toter Hund bin ich und war's nicht wert. Der Sohn von Ewigkeit, des Vaters Wunder, des Höchsten Wohlgefallen, siehe Gottes Lande, schickt ihn zu uns auf Erden, wissen was ihm geschieht, wissen, dass er geschlagen, verhöhnt, angespielt, das Gericht des Vaters über ihn, der ohne Fehl, der Fürst des Lebens am Kreuz tot gequält. Dank und Lob sei deinem Vater alle Zeit, dass er mich zog zum Lob deiner Herrlichkeit. Sein geliebter Sohn, Herr Jesus, bist du, ohne Sünd und Fehl und doch ohne Ruhm. Stumm ließ er dich zurück in Gethsemane, trinke den bitteren Kelch der Weltsünde. Verachtet vom Menschen, siehe da mein Lohn. Trugst mein Gericht und meine Sünden Schuld, fern von Liebe, Trost und lieblicher Huld. Schmach und Schmerz brachen das reine Herz, ein toter Hund bin ich und war's nicht wert. Der Vater stammt er auf und kam heraus, er zerriss die Banden des Todes für uns auf. Siehe da, der Löwe aus dem Stamm Juda, kommen bald seine Braut zu holen. Dass er mich zog zum Lob deiner Herrlichkeit. Sein geliebter Sohn, Herr Jesus, bist du, ohne Sünd und Fehl und doch ohne Ruhm. Stumm ließ er dich zurück in Gethsemane, trinken den bitteren Kelch der Welt sind mit Elend geschmückt und einer Dornenkron, verachtet vom Menschen, siehe da mein Lohn, trugst mein Gericht und meine Sünden schon.